Zur Teilnahme am 15. Internationalen Filmfestival Pyongyang trafen die Delegationen und Delegierten mehrerer Länder wie Deutschlands, Russlands, Schwedens, Chinas, Großbritanniens und Österreichs am 15. September in Pyongyang ein.